Last Friday, this couple nights ago, Friday. Also vor ein paar Nächten, der Freitag. We had a General Assembly meeting. Hatten wir die Generalversammlung. Our church is also a Verein. It's a legal organization. Einfach dazu. Unsere Gemeinde ist auch als Verein eine Rechtskörperschaft. So some of the members of our church are also members of the Verein. So sind einige Mitglieder der Gemeinde eben auch Mitglieder dieses Vereins. Which means they have a legal responsibility before the government. Das entspricht also der rechtlichen Verantwortung vor der Regierung oder vor Especially dem Land. In terms of the finances. Insbesondere wenn es um die Verwaltung der Finanzen so geht. So we have statutes and we have a board. Und so gibt es einmal Vereinsstatuten und einen Vereinsvorstand. And this year we had elections, but it's actually a confirmation or an affirmation of the board. Dieses Jahr ging es darum, ob dem Vereinsvorstand wieder das Vertrauen ausgesprochen wird. Our church is not a democracy. Unsere Gemeinde ist keine Demokratie. There are churches that run by democracy. Es gibt Gemeinden, die sind so demokratisch geführt. But those churches have a difficult time going over 200 people. Aber da wird es dann schwierig, wenn es dann über eine Schwelle vielleicht von 200 Leuten geht. Because when you have a democracy in a church, a lot of politics start playing. So in einer demokratisch geführten Gemeinde, da gibt es viel Politik und da geht es hin und her. We're led by a leadership team. Wir sind geleitet von einem Leitungsteam. And we have a Verein board. Und so hat auch der Verein einen Vorstand. And I'm on the board as spiritual advisor. Und ich bin in diesem Vorstand des Vereins als geistiger Ratgeber. Otmar Tuma is the president. Der Präsident ist der Otmar Tuma. And I don't know what we would do without him. Und ich weiß nicht, was wir ohne ihn tun würden. He has so much energy. Er hat so viel Energie. I have never seen anyone so much determination. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der einfach so eine Zielbestimmtheit hat. And never in my life will I ever meet someone. Und nie werde ich in meinem Leben jemanden treffen. Who can write so many emails? Der so viele E-Mails schreiben kann. You know, it's just unbelievable. And so he's perfect. He just loves all this stuff. Er ist einfach perfekt. And then we have Roland Machek, who does the finances. Er liebt das. Und wir haben den Roland Machek, der für die Finanzen verantwortlich Gabi ist. Gabi Philipp, who does the books. Gabi Philipp, die Buchhaltung and, macht. And Beate, who is the administrative executive. Und dann die Beate, die praktisch die administrativen Dinge so leitet. So we asked for a confirmation vote. So haben wir praktisch eine Vertrauensabstimmung gemacht, dass eben dem Vereinsvorstand wieder das Vertrauen ausgesprochen wird. From 400 votes, und von 400 Stimmen we got 399. Sind 399 einfach einstimmig gewesen. And God just used one to keep us humble. Und Gott hat eine Stimme dazu benutzt, um uns demütig zu halten. So, thank you for your confidence. Danke für and, die Zuversicht. Yeah. What's that? Somebody want to say something? Okay. So, yeah. So we're on for another 3 years. Also geht es jetzt 3 Jahre weiter. Okay, thank you. This week I called two pastors from other churches. Diese Woche hatte ich zwei Pastoren angerufen von anderen Gemeinden. And I had lunch with one of them. Ich habe mit einem zusammengesetzt zum Mittagessen. Never had lunch with before. Und hätte noch nie zuvor mit ihnen gegessen. And so we had actually it was the guy who I heard speak. Es war eigentlich genau der Mann, den ich da gehört hatte, der das sprach. A few weeks ago and I thought this guy could speak in stadiums. Ich sah den vor ein paar Wochen und sagte, wow, der könnte tatsächlich Stadien füllen. And I can just imagine when God brings in the awakening and ich kann mir das wirklich so bildhaft vorstellen, wie Gott die Erweckung bringt. All of us just rent the stadium, you know, the football stadium. Und zusammen mieten wir einfach ein Fußballstadion. Some huge, or the Stadthalle or something. And oder die Stadthalle. I could just picture it in my mind, this guy speaking. Ich kann mir das so vorstellen, wie er das spricht. So I had lunch with him and I asked him, what's your passion? Ich traf mich mit ihnen und ich fragte einfach, was ist deine Leidenschaft? And he said, well, surely not to pastor a bigger church. Naja, sicherlich nicht einfach eine größere Gemeinde jetzt zu leiten I'm als happy, Pastor. I'm happy with my small church. Ich bin einfach ganz glücklich mit der Gemeinde und der Größe, die ich and, habe. But I have a passion to unite the churches of Vienna and Austria. Aber ich habe eine Leidenschaft dafür, die Gemeinden in Wien und speziell auch in Österreich zu einen. And he said, what about you? Wie ist es bei dir? I said, well, let's put it this way. Vielleicht kann das so ausdrücken. If I could be one Bible character, wenn ich ein Bibelcharakter sein könnte, and go back and live his life, und sein Leben leben könnte, I would want to be Noah. Dann wäre ich gerne Noah. Because I would like to build that ark. Denn ich würde gerne diese Arche bauen. And So I consider our local church an ark. Und so betrachte ich einfach unsere Gemeinde hier als eine Arche. And I put as much work into it as Noah would put into the ark. Und ich investiere so viel Arbeit in die Gemeinde wie auch Noah in die Arche. So we're very different. Hineingesetzt hatten. Wir sind sehr unterschiedlich. I just love his humility. Aber ich liebe seine Demütigkeit. And I asked him if he would come and speak here. Und ich habe ihn gebeten, ob er vielleicht auch herkommen mag, um hier zu sprechen. He said he would love to. So. Und er sagte, ja, das würde ich lieben. He'll be here sometime in the future. Irgendwann in der Zukunft wird er auch hier. His name is Karl Pilacek. Maybe some of you know Karl Pilacek. Okay, that's all for that. Das soweit. So, I am pressing forward to fight for unity. Ich dränge einfach vorwärts und es einfach das drum kämpfe, dass wir Einheit haben. Because as Pastor Muriel said a few weeks ago. Denn wie der Pastor Muriel sagte vor ein paar Wochen. The pastor from Colombia. Das ist dieser Pastor aus Kolumbien. He said the greatest hindrance to an awakening. Das größte Hindernis für eine Erweckung. Are the pastors. Sind die Pastoren. So pray for us. Also bitte betet für uns. That we would get out of the way. Dass wir uns einfach aus dem Weg nehmen. So tonight I want to speak again on what we talked about last week. Und heute Abend möchte ich einfach da weitermachen, wo wir letzte Woche drüber sprachen. Let's pray. Und lass uns beten. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. For the presence of the Holy Spirit. Für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Who is here to teach us. Der hier ist, um uns zu lehren. To speak to each one of us personally. Zu jedem Einzelnen persönlich zu sprechen. Beyond anything that's humanly spoken. Über alles hinaus, was Menschen irgendwie sprechen könnten. Give us ears to hear what your spirit has to say. Gib uns Ohren, dass wir hören, was dein Geist uns zu sagen hat. In Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Habakkuk chapter 1 verse 5. Habakkuk Kapitel 1 Vers 5. The prophet said. Da sagt der Prophet. God said through the prophet. Gott spricht da durch den Propheten. I'm doing something in your day. Ich wirke etwas in euren Tagen. If I told you. Und wenn ich es euch sagen würde, you would not believe me. Ihr würdet mir das nicht glauben. And there's many people who don't believe that God can bring an awakening. Und es gibt viele Leute, die glauben nicht, dass Gott so eine Erweckung bringen kann. But that's okay because that was already prophesied. Das ist okay, denn das wurde auch schon vorhergesagt. I'm going to do something that you wouldn't believe even if I told you. Ich werde etwas wirken, das ihr nie glauben würdet, selbst wenn ich es euch sagen würde. So if God appeared, wenn also Gott erscheinen würde, Lord, oh, praise you, Lord, Herr, Jesus, Jesus, I'm bringing an awakening. Ich bringe eine Erweckung. Be ready. Seid bereit. He's gone. Weg ist er. Wow. Wow. I don't believe it. Ich glaube das nicht. He said we wouldn't believe it even if he told it to us. Er hat es doch gesagt, wir würden es nicht mehr glauben, wenn er es uns sagen würde. God wants to do something that's beyond us, beyond us. Gott wird etwas tun, was einfach weit über unsere Kapazitäten hinausgeht. So we got to believe beyond. Wir müssen also da jenseits unserem Glauben ziehen. Last week I mentioned that there's two things that are similar between Austria and the Apostle Paul. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass da zwei Dinge gibt, die da sich gleichen, wenn man den Apostel Paulus und Österreich vergleicht. Paul had a lot of things to be proud about. Paulus hatte viele Dinge, für die er stolz sein konnte. He was so educated. He had so many good things in his life. Er war so gut ausgebildet. Es gab so viele gute Dinge in seinem Leben. His family line and everything about his life. Sein Familienhintergrund und alles in seinem Leben. And that's like Austria. Und so ist Österreich. It's so beautiful. It's so wonderful. Es ist so wunderschön. Vienna is the nicest city in the world to live in. Und Österreich, also Wien ist die schönste Stadt in der ganzen Welt. It used to be Vancouver. Es war früher Vancouver. But now Vienna is number one. Nun hat awesome. Wien die höchste Lebensqualität. And we live here. Und hier leben wir. Every day. Isn't that jeden great? Tag. Ist das nicht großartig? But the second thing aber das zweite is ist, the Apostle Paul had something that he was very ashamed about. Dass der Apostel Paulus etwas hatte, wofür er sich sehr schämte. Because he was killing God's people. Denn er brachte Gottes Volk um. And the same thing is in the history of this country. Und das gleiche ist in der Geschichte dieses Landes passiert. But it was those two things. Aber es waren genau diese beiden Dinge, die Gott verwendet hat, to make the Apostle Paul so great. Um den Apostel Paulus einfach so großartig zu machen. Paul said, Paulus sagte, I am the least of all. Ich bin der Letzte von allen. I am the least of the saints. Ich bin der Letzte aller Heiligen. I am the least of the apostles. Ich bin der Letzte unter den Aposteln. And it wasn't because of what he did bad. Und das war nicht wegen dem, was er da schlecht machte. It was because of why he thought he was doing good. Es war vielmehr, warum er dachte, dass da etwas Gutes damit bezweckte. The older brother. Der ältere Bruder. The younger brother was doing bad. Der jüngere Bruder, er tat Schlechtes. But the older brother was worse. Aber der ältere Bruder war schlimmer. Because of the reason that he did good. Wegen seiner Motivation, eben Gutes in Anführungszeichen now zu tun. That can come right into a church. Und das kann direkt auch in eine Gemeinde hineinkommen. And that can destroy any hope of an awakening. Und das kann jede Hoffnung auf eine solche Erweckung zerstören. It's pride. Es ist Stolz. And it's self-will. Und es ist Eigenwilligkeit. The Lord said, "Come unto me." Der Herr sagt, komm zu mir. All of you. Ihr alle, kommt. Who have a burden. Die eine Last habt. I'll give you rest. Ich gebe euch einfach diese Ruhe. Learn of me. Lernt von mir. Because I am humble. Denn ich bin demütig. And meek. Und sanft. The exact opposite of pride and self-will. Genau das Gegenteil von Stolz und Eigenwilligkeit. Meekness is not my will, but thy will be done. Sanftheit ist nicht mein Wille, sondern Herr, dein Wille geschehe. Self-will is not thy will, but my will be done. Eigenwilligkeit ist nicht dein Wille, sondern meiner geschehe. And these two things will destroy the move of God in our own lives and in the life of a church. Diese beiden Dinge, die zerstören praktisch das Handeln Gottes in meinem eigenen Leben und dann eben auch in der Gemeinde. And then especially in the move of God in a country. Und dann, wenn es weitergeht, speziell auch das Handeln, das sich Bewegen Gottes in diesem Land. Remember 2 Chronicles 7:14. Erinnert ihr euch an 2. Chronik 7, Vers 14? If my people who are called by my name, wenn mein Volk, das berufen ist nach meinem Namen, humble themselves and pray, sich demütigt und betet, I will forgive their sins, dann werde ich ihre Sünden vergeben and I will heal their land. Und ich werde ihr Land heilen. I forgot one part. If they humble themselves and pray, ich habe vergessen zu sagen, wenn sich demütigen und beten and turn from evil, und sich abwenden von dem Bösen, I will forgive their sins, dann werde ich ihre Sünden vergeben and heal their land. Und ihr Land heilen. That applies to Austria. Und das lässt sich auf Österreich anwenden. It applies to Vienna. Es lässt sich anwenden auf Wien. I want you to notice this and turn from their evil. Sich abwenden von ihrem Bösen. The difference between sin and evil. Da ist ein Unterschied zwischen Sünde und dem Bösen. Sin is I do something wrong. Sünde ist, ich mache etwas verkehrt. I do something against God. Ich tue etwas und das steht gegen Gott. Or I don't do something I should do. Oder ich tue etwas nicht, was ich genau weiß, dass ich But tun sollte. Evil is something else. Aber das Böse ist etwas anderes. Evil is I do something wrong. Böses ist, ich mache etwas verkehrt. And then I defend it. Und dann fange ich an, es zu verteidigen. That's evil. Das wird dann böse. It's one thing to sin. Es ist eine Sache zu sündigen. It's another thing to sin and then defend it. Es ist eine andere Sache zu sündigen und das dann auch noch zu verteidigen. And this is the message tonight in terms of pride. Und das ist die Botschaft heute Abend, wenn es da um den Stolz geht. I want to read something to you that I wrote down. Ich möchte euch etwas vorlesen, das habe ich niedergeschrieben. But I can't find it. Do I have my notes down there somewhere? Oh, maybe on the little stand. Here they are. Okay. Listen to this. Hört mal zu. It's not a matter of if we will become proud. Es ist nicht eine Frage, ob wir stolz werden. It's just a matter of when. Es ist eher eine Frage, wann dies geschieht. When we become proud, we will become proud. Wann werden wir stolz werden? Wir werden stolz werden. We have no power to not become proud. Wir haben gar nicht die Kraft, die Macht darüber, nicht stolz zu werden. It's in the sin nature. Es liegt in der Sündennatur. It's not a matter of if, it's a matter of when. Es ist nicht eine Frage, ob das passiert, sondern vielmehr, wann es passiert. But the good news is, aber die gute Nachricht ist, as we sang tonight, wie wir es heute Abend ja gesungen haben, he works all things together for our good. Er wirkt alle Dinge zusammen zu unserem Besten. And he can take my pride, und so kann er meinen Stolz nehmen, and he can use it to bring me, und er kann es dazu verwenden, um mich dahin zu bringen, to the depths of humility, dass ich die Tiefen der Demut erfahre. How? Wie? Humility is dependency on God. Demut ist eine Abhängigkeit von Gott. Listen to this statement. Hört einmal zu. If I can find it. We don't have any humility outside of the opportunity to trust in God. Wir haben keine Demut außerhalb dieser Gelegenheit, die wir haben, Gott zu vertrauen. If God said, look, don't depend on me anymore. Okay? Wenn Gott sagen würde, pass mal auf, ihr braucht jetzt nicht mehr von mir abhängig sein. I don't have the time or the interest in your life. Ich habe nicht die Zeit, ich habe auch gar nicht das Interesse in eurem Leben. So don't depend on me. Bitte nicht don't mehr von pray mir abhängig. To me, don't ask me for anything. Nicht mehr beten zu mir. Frag mich gar nichts mehr. I'm out of here, I'm out of touch. Also ich bin weg und ihr könnt mich dann nicht mehr erreichen. We would be hopelessly abandoned to our pride. Wir wären hoffnungslos dann unserem Stolz überlassen. We would have a relative humility, humanly speaking. Wir würden vielleicht eine relative Demut haben, so auf menschlicher Ebene. But our humility is measured by our dependency on God. Aber unsere Demut, die misst sich an unserer Abhängigkeit gegenüber Gott. It's not a matter of if we become proud. Es ist nicht eine Frage, ob wir stolz werden. But when. Sondern vielmehr, wann dies geschieht. And when we become proud. Und wenn wir stolz werden. We need to recognize it. Dann müssen wir das erkennen. So that we can admit it. So dass wir es dann auch zugeben können. So that we can repent of it. Dass wir dann davon umkehren. And then we can avenge it. Und dass wir dann avenge it. We can do something to avenge. Das bekämpfen, no? No, I will avenge it. I will do something. I will do something as a result of it. Dass ich in Folge deshalb etwas daraus tue, das einen Zweck hat. I will, in English, I will avenge it. Sorry. I will do something now. I will repent. Ich werde umkehren. But then I will do something on top of that. Und dann werde ich aber etwas darüber hinaus tun, dass ich es überwinde. I will love the Lord my God with all my heart, soul, mind and strength. Ich werde den Herrn meinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. And I will love my neighbor. Und ich werde auch meinen Nächsten lieben. As myself. Wie mich selbst. And then someone says, "Wow, you know what? I'm so impressed by your life. You're so full of love for God and for people." Dann sagt vielleicht ein Nächster zu mir, du bist so gefüllt mit Gottes Liebe für deinen Nächsten und für Leute einfach. I've never met such a humble person. Ich habe noch nie so eine demütige Person gesehen. Tell me about it. Erzähl mir ein bisschen mehr darüber. Wie geht das? You want to hear about it? Möchtest du ein bisschen was darüber hören? In reality, I'm so full of pride. In Wirklichkeit bin ich so stolz. That it forces me to be so dependent on God. Dass es mich einfach dazu zwingt, ganz von Gott abhängig and zu sein. Any humility that is in my life is coming from God. Und jede Form der Demut, die du in meinem Leben nur erleben kannst, die kommt direkt von Gott. It's not a matter of if we will become proud, just a matter of when. Es ist eine Frage, ob wir stolz werden, sondern vielmehr, wann dies passiert. The Apostle Paul, 2 Corinthians 12. Der Apostel Paulus sagt im 2. Korinther Kapitel 12. An apostle. Er ist Apostel. Saw Jesus. Er hat Jesus gesehen. Working hard. Er arbeitete hart. Then he gets stoned in Lystra. Gesteinigt in Lystra. And they believe when he was stoned and they thought he was dead. Und man glaubt, dass praktisch in dem Moment, wo er gesteinigt wurde und man ihn für tot hielt, that he had this vision in 2 Corinthians 12. Dass er diese Vision, die da im 2. Korinther 12 erwähnt ist, and he said, gehabt hat. I know a man who was taken to the third heaven. Ich kenne da einen Mann, der wurde in den dritten Himmel befördert. I don't know if that man was in his spirit or in his body. I don't know. Ich weiß nicht, wie das geschah. War das im Geist nur oder war das auch mit dem Leib? All I know is I was there. Alles, was ich sagen kann, ich war dort. And what I saw und was ich gesehen habe in heaven im Himmel is not possible to put in any human words. Es ist unmöglich, das irgendwie mit menschlichen Worten auszudrücken. And because God showed me such wonderful things, weil Gott mir so wunderbare Dinge gezeigt hat, to keep me from becoming proud, um mich davor zu bewahren, dass ich da stolz werde, he gave me a thorn in the flesh, gab mir einen Stachel im Fleisch, a messenger from Satan, ein Botschafter Satans, to make hell in my life for me. Hölle in meinem Leben zu wirken. To keep me humble. Damit ich demütig bleibe. Because Paul had no ability Denn Paulus hatte selbst keine Fähigkeit. To have this knowledge, dieses Wissen zu haben, and not get puffed up, it was impossible. Darüber nicht irgendwie so stolz aufgebläht zu werden. God had to do it. Gott muss das tun. And God has the same problem with us. Und Gott hat das gleiche Problem mit uns. As we grow in the presence of God, während wir einfach wachsen in der Gegenwart Gottes, and as God shows us more and more things, und Gott uns mehr und mehr einfach Dinge zeigt. What would happen if there was a miracle tonight? I mean, like somebody got out of a wheelchair or something happened that was like unexplainable beyond anything coincidental. Was wäre, wenn es da einfach ein Wunder heute Abend gäbe? Jemand steigt vielleicht aus einem Rollstuhl aus. A blind man could see. Was einfach nicht mit irgendeinem Zufall zu erklären ist. Ein Blinder sieht. Something unbelievable, like something right out of the Gospels. Einfach etwas unfassbar, so wie es in den Evangelien stehen könnte. Do you think that we'd become a little bit proud as a church? What do you think? Ich denke nicht, dass wir vielleicht ein klein wenig stolz dann wären. You think you'd be a little bit more proud when you say, hey. Ein klein wenig. Do you know what happened in our church? Weißt du, was bei uns in der Gemeinde passiert ist? Did that ever happen in your church? Ist das schon mal bei euch in der Gemeinde passiert? We would not be able to help it. It would just happen. Wir würden einfach ganz gar nicht mehr da helfen können mit. Es würde einfach passieren. So number one, we have to anticipate the fact that we're going to become proud. Also das erste ist, wir müssen das vorwegnehmen, im Voraus erwarten, dass wir stolz werden and können. And there's nothing you can do about it. It's just going to happen. Und das kann man ändern. Es passiert einfach. You have to anticipate it. Du musst es einfach im Voraus erwarten. But when it happens, wenn es dann aber geschieht, we have to be quick to admit it. Dann müssen wir auch ganz schnell dabei sein, das zuzugeben. To recognize it. Das zu erkennen vielmehr. To recognize es zu erkennen. Wow, you know what? I'm looking down on somebody. Wow. Ich schaue auf andere Leute herab. I'm looking down at another church. Ich schaue auf eine andere Gemeinde herab. I'm looking down at another believer. Ich schaue herab auf einen anderen Gläubigen. This is pride. Das ist Stolz. I think I'm better. Ich denke, ich bin besser. I think I'm more important. Vielleicht wichtiger. I think I'm superior. Überlegen. I look at someone and think, boy, I'm I don't even want to say it. I just have it better. Und ich schaue jemand an und denke so, na, da habe ich es besser. Girl might look at another girl. Vielleicht schaut ein Mädchen an das Mädchen an. Think, you know what? I'm better looking. Weißt du, ich schaue besser ooh, aus. Boy. Oh. You cannot let that go unchecked. Das darf nicht ungeprüft bleiben. You see, God resists the proud. Gott widersteht den Stolzen. In James chapter 4, verse 6. Jakobus Kapitel 4, Vers 6. That word resist is a military word. Widerstand ist ein militärisches Wort. God comes against you. Gott stellt sich dir gegen dich auf. He hates pride. Er hasst den He Stolz. He steps against it. Er stellt sich hin und er tritt dir entgegen. And oftentimes we struggle in our Christian lives. Und oftmals mühen wir uns so ab in unserem christlichen Leben. Because of this issue of pride. Genau wegen diesem Thema des Stolzes. We fail to recognize it when it's in our life. Und wir versagen darin, es zu erkennen, wenn es in unserem eigenen Leben ist. Or we recognize it. Oder wir erkennen es. But we don't admit it. Aber wir wollen es nicht zugeben. That was a very proud thing you just said. Wie du das gerade gesagt hast, das war ziemlich stolz. I didn't say that. Das habe ich gar nicht gesagt. I didn't mean it like that. Na, das habe ich so nicht gemeint. We won't admit it. Wir werden es nicht zugeben. If we admit it, wenn wir es denn zugeben würden, we won't repent of it. Dann bereuen wir es aber nicht. Okay, I was proud, so what? Na, ich war stolz. So ja, what? War stolz. Everybody's proud. Who cares? Wen kümmert's? You see, you can admit it and not repent. Du kannst es zugeben und doch kehrst du nicht um. Or we can be quick. Und wir können schnell sein. And say, oh man, Lord, that thought was so proud. I'm so sorry. Das war so stolz. Es tut mir so leid. I don't want to be resisted by you. Ich möchte nicht, dass du mir widerstehst. I want to be humble before you. Ich möchte vor dir gedemütigt werden. So help me with my pride. Hilf mir mit meinem Stolz. I'm laying it at your feet. Ich lege es dir zu Füßen. I am the least. I am the least. Ich bin der Letzte. Because of the pride that's in my heart. Wegen diesem Stolz in meinem Herzen. So then avenge it. Also mach etwas dann draus. Then come to church. Dann komm in die Gemeinde. And say, you know what? Weißt du was? I have such a tendency toward pride. Ich habe so eine Neigung zum Stolz. I'm just gonna love people. Ich werde einfach. I'm just gonna love. I'm gonna be a love bug. I'm just gonna love ich people. Ich werde einfach sie alle lieben. Love people. I'm just gonna love. I'm gonna go out of my way and just love people. Und wenn er in meinen Weg kommt, ich werde sie einfach lieben. Now watch this, and I'm gonna love God. Und ich werde Gott lieben. Pastor Muriel said that the center of the awakening must be praise. Pastor Muriel must be sagte, praise. Der Mittelpunkt im Zentrum der Erweckung muss Lobpreis stehen. God inhabits the praises of his people. Denn Gott wohnt ja im Lobpreis seines Volkes. Now watch, I'm a very proud person. Mal schaut mal, ich bin eine sehr stolze Person. But I recognize it. Und ich erkenne das. And I admit it. Und ich gebe es zu. And I repent of it. Und ich demütige mich. And now I'm going to avenge it. Und dann ziehe ich meinen Nutzen draus. And Father, I'm just going to sing with all my heart, soul, mind and strength to you. I'm so thankful. Das Beste, was ich tun kann, ich werde mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft singen. You work all things together for my good. Du wirkst alle Dinge zusammen zum Guten für mich. Even my pride. Selbst mein Stolz. And you sing with all your heart, soul, mind and strength. So singst du mit deinem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit der ganzen and Kraft. And it all originated in the mercy of God. Aber alles hat den Ursprung in der Barmherzigkeit so Gottes. We get no glory. So bekommen wir selbst nicht die Herrlichkeit. So someone comes to the church and they say, jemand kommt zur Gemeinde und sagt, ah, I love this church. It's so cool. Aha, cool hier. Ich liebe what's die Gemeinde. Your response? Was ist deine Reaktion? It's all grace. Ist alles Gnade. Wow, you have such friendly people here. Ihr habt so freundliche Leute hier. Yeah, it's all the grace of God. Ja, das ist die Gnade Gottes hier. You got a great bookstore. I love this all over here. Dieser Buchladen, ich mag das sehr. Super. It's all God's grace. Es ist Gottes Gnade. Schau. Amen. Amen. Well, your pastor works so hard. Euer Pastor, er arbeitet so hart. That's not him. Das ist nicht er. It's the grace of God in his life. Ist die Gnade Gottes. He's as lazy as anybody else. Er ist genauso faul wie jeder andere. It's just the grace of God in his life. Es ist die Gnade Gottes in seinem Leben. Wow, I love how you talk about his grace. Ich liebe das, wie du da über die Gnade, die er hat, sprichst. It's grace. Ja, auch das. It's all grace. Ist Gnade. Now watch how subtle pride can be. Schau zu, wie subtil, wie unterschwellig dieser Stolz sein kann. James chapter 4. Jakobus Kapitel 4. You say, yes, sagt, that I will go here and there next year. Nächstes Jahr werde ich hier und dorthin fahren. And I will do business. Und werde so meine Geschäfte treiben. But, aber, you should have said, du hättest sagen sollen, if the Lord wills, wenn der Herr so will, but because of the pride, aber wegen dem Stolz, but because of your arrogance, wegen deiner Arroganz. Was that arrogant? War das arrogant? All I said is maybe next year I'm going to go to school. Alles was ich gesagt habe war vielleicht werde ich nächstes Jahr studieren. God looks down and says. Gott schaut drunter und sagt. That's arrogant. Das ist arrogant. What? Was? Where am I in the picture? Wo bin ich denn im Bild? You were just proud. Du warst gerade nur stolz. You were just independent of me. Du warst ganz unabhängig von mir. You were just indifferent toward my will for your life. Du warst einfach gleichgültig gegenüber dem Willen, den ich für dein Leben habe. But it seems so normal. Aber es scheint so normal. Think next year I'm going to go to Liberia. Nächstes Jahr werde ich nach Liberia gehen. I think you're arrogant, the Lord says. Du bist arrogant, sagt der Herr. Where am I in the picture? Wo bin ich da in dem Bild? You're so self-willed. Du bist so eigenwillig. Even in serving me. Selbst in deinem Dienen. James says you should have said. Jakobus sagt, du hättest sagen sollen. If the Lord wills. Wenn der Herr so will. You see how subtle pride can be. Könnt ihr sehen, wie subtil da der Stolz sein kann? I'll just close with this story. Ich möchte eine Geschichte erzählen zum Abschluss. When I was 25 years ago. So vor 25 Jahren. I had my first opportunity to speak at a seminar. Die erste Gelegenheit bei einem Seminar, bei einer Konferenz zu sprechen. 300 people there. Waren so 300 Leute I never dort. Spoke to so many people yet. Und damals hatte ich noch nie zu so vielen Leuten gesprochen. I was only speaking to like 15, 20, 25 people. Und ich hatte bis soweit nur so zu 15, and 20, 30 Leuten. I went to Leuten a seminar gesprochen. In Rome, Italy. Dann war ich dann eingeladen zu einem Seminar in Rom. We all went and I was asked to be one of the speakers. Und ich wurde gebeten, einer der Sprecher dort zu sein. And I was asked to speak for 12 minutes. Und ich wurde dann gebeten, für 12 Minuten dort zu sprechen. Whew, okay. Wow. Okay, what am I? Okay. I practiced okay. All night. I just die ganze Nacht habe ich dann das geprobt. I just memorized the whole message. Ich habe die ganze Botschaft auswendig gelernt. Timing it and timing it. Dass das zeitlich auch and passt. And finally it came up and the next day and the service opened. Und kam dann der Tag und dann der Gottesdienst, der wurde eröffnet. Okay, right now we're going to have Pastor Rob from Vienna come up and share a message with us. Give him a big hand. Pastor aus Wien, ein Applaus. I get up there. Ich trete an die Kanzel. And I start to talk. Dann fange ich an zu sprechen. Und das kommt so. I don't remember a thing I said. Ich habe mich nicht daran erinnern können, was ich überhaupt gesagt habe. I just remember I ended at 11 minutes. Und ich kann mich erinnern, ich habe genau nach 11 Minuten aufgehört. I just walked away like, did that make any sense? Bin weggegangen und habe gedacht, hat das jetzt Sinn gemacht? You know what happened after that? Wisst ihr, was danach passierte? People started telling me how wonderful it was. Leute kamen zu mir und sie sagten mir, wie wunderbar and das war. I had never experienced this before. Und das hatte ich noch nie zuvor erlebt. So I did not have character development to know even know what to do with it. Also hatte ich gar nicht so weit meinen Charakter entwickeln können, praktisch, um irgendwie zu wissen, wie ich damit umgehe. That was awesome. Wow. Wahnsinn. God spoke to me. Gott hat zu mir gesprochen. He did? Wirklich? Wow, I walked into another room. Hey, good message. Yeah, all right. Gute Botschaft. Wahnsinn. Walked into another room. Komm in den nächsten Raum. I was already expecting it. Ich hab's schon erwartet. I was so preoccupied with myself. I was getting sick. Ich war so eingenommen mit mir selbst. Es war richtig krank. Thought, ah, what is this thing? Get off me. Weg Whoa. Da. Get away from me. Weg von mir. Why am I thinking like this? Wieso denke ich so? Why can't I be normal? Nun kann ich nicht mehr normal this sein. Is so weird. Das ist so weird. And this thing came out from me. Who are you? Wer bist du? I am you. Ich bin du. You are ugly. Wow, bist du hässlich. As ugly as you. So hässlich wie du. Oh my God. Oh Gott. And at that point, it was 25 years ago. Und an diesem Punkt. I learned. Da habe ich gelernt. That my pride. Dass mein Stolz. If I took it to God. Wenn ich ihn direkt zu Gott in brokenness and said, I hate this. In Zerbrochenheit und ich sag, ich hasse das. What can I do with this? Was kann ich damit nur anfangen? And bury it in dependency on God. Und es einfach begrabe in einer Abhängigkeit zu Gott. God would work it together for my good. Er würde Gottes einfach zusammenwirken zu meinem Guten. And produce a genuine humility. Und eine echte Demut daraus hervorbringen. And this is what we have to do. Und das ist das, was wir tun müssen. When God starts to move. Wenn Gott sich einfach in Bewegung setzt, it will be crushed by pride. Es wird einfach zerstört durch Stolz. The devil will just look for someone to devour. Der Teufel wird einfach umherstreifen und schauen, ob er jemand findet, den er verschlingen kann. God is moving there. Gott yes. bewegt sich dort. It's because ja. of you. Wegen You're so wonderful. Du bist yes. wunderbar. Take the glory. Nimm yes. die ganze Herrlichkeit dafür. And everything becomes nothing. Und alles wird damit zunichte gemacht. So just to close. Um abzuschließen. Anticipate that you're going to be proud. Erwarte das schon vorweg, dass du stolz wirst. You're going to get married to somebody and you're just going to be so proud of yourself. Du wirst einfach jemanden heiraten, wirst so stolz über dich sein. And God's going to say, whoa, whoa, whoa, I resist the proud. Gott wird sagen, wow, ich widerstehe den Stolzen. Don't let your pride go unchecked. Lass deinen Stolz da nicht ungeprüft zu durchgehen. Anticipate it's going to happen. Erwarte, dass es passieren wird. Recognize it. Erkenne es. Admit it. Gib es zu. Repent of it. Kehre um. And then avenge it. Und dann zieh deinen Nutzen draus. By loving the Lord with all your heart, soul, mind and soul, and body. Indem du den Herrn einfach liebst von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzem Leib. By worshiping him. Indem du ihn mit allem einfach anbetest. And by loving your neighbor. Und indem du auch deinen Nächsten as yourself. So liebst wie dich selbst. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. The psalmist said. Der Psalmist sagt. What is a man? Was ist ein Mensch? That you would think about him. Dass du an ihn denkst. What is man that thou art mindful of him? Was ist ein Mensch schon, dass du an ihn denkst. Lord, we are so sinful. Herr, wir sind so voll Sünde. And yet, und we are so loved by you. Sind wir doch so sehr geliebt von dir. Such a paradox. Das ist so ein scheinbarer Widerspruch. And yet it's so true. Und doch ist es so wahr. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. And you've never given your heart to God. Du hast dein Leben, dein Herz noch nie Gott gegeben. God sent Jesus to die on a cross. Gott hat Jesus ans Kreuz gesandt, to take your place, um deinen Platz einzunehmen, to die your death, um deinen Tod zu sterben. so that you could be free. Auf dass du frei sein kannst. So that you could receive the love of God. So dass du die Liebe Gottes empfangen kannst. Without price. Ohne einen Preis zu zahlen. Would you like to give your life to God tonight? Würdest du dein Leben gerne Gott geben wollen? Through a simple prayer. Durch ein einfaches Gebet. You just have to speak it out. Du musst es einfach nur aussprechen, ihn anrufen. Let's pray. Lass uns beten. Pray with me. Bete mit mir. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Say those words. Sprich es aus. Forgive me. Vergib mir. Forgive me. Bitte vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Fill me with your peace. Fülle mich mit deinem Frieden. And with your life. Und mit deinem Leben. Forgive me, Father. Bitte, Vater. Be my Father. Sei mein Vater, Gott. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. Say the name Jesus. Sprich diesen Namen Jesu aus. There's power in the name of Jesus. Es ist Macht in dem Namen Jesu. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. Father, you are the God of this city. Vater, du bist der Gott dieser Stadt. We are believing for the unthinkable. Wir glauben dir für das Undenkbare. If we don't believe it, who will? Wenn wir es nicht glauben, wer soll es dann glauben? You are the God of this city. Du bist der Gott dieser Stadt. We pray that you would move mightily. Wir bitten dich darum, dass du dich einfach mächtig in Bewegung setzt. Unite the pastors. Dass du die Pastoren einigst. You would unite the churches. Dass du die Gemeinden vereinst. That competition would never be between us. Dass zwischen uns nie ein Wettstreit ist. That we would humble ourselves before you. Dass wir uns vielmehr demütigen vor dir.